Ich habe das heute genannt, was wissen die Pflanzen, Mensch und Pflanze, im Wechselspiel von Erde und Kosmos. Worum geht es bei der Frage? Was wissen die Pflanzen? Ist im Grunde eine Frage, die darauf zielt, welche Form von Bewusstsein haben diese rätselhaften organischen Wesen, die mit uns die Erde bevölkern, eben die Pflanzen. Es geht also um die Frage nach dem Bewusstsein der Pflanzen und um die Frage, welche Möglichkeiten wir haben, uns in irgendeiner Form in diese Bewusstseinsform, in diese Bewusstseinsebene hineinzubegeben. Können wir das? Ist das möglich? Oder ist da durch unsere Ichhaftigkeit und Mentalstruktur von vornherein eine ontologische Barriere? Was ja möglich wäre. Es wäre ja möglich, dass es eine ontologische Barriere gibt, dass wir grundsätzlich keine Möglichkeit haben, wirklich in die tiefen Schichten des Bewusstseins der Pflanzenwelt einzudringen. Obwohl es natürlich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder Berichte gegeben hat von Kulturen, von Menschengruppen und von einzelnen Menschen, die für sich in Anspruch nahmen, genau diesen Zugang zu realisieren oder realisiert zu haben. Etwa im Bereich des Schamanismus. Darüber berichtet auf eine sehr eindrucksvolle Weise dieses Buch Schamanische Wissenschaften, was ich Ihnen ja schon mal am Anfang des Semesters empfohlen hatte. Ökologie, Naturwissenschaft und Kunst. Also um die Frage soll es gehen, wie ist das mit dem Bewusstsein der Pflanzen? Und wenn ich dann im Thema schon gesagt habe, Mensch und Pflanze im Wechselspiel von Erde und Kosmos, dann ist hier mit Kosmos primär, aber nicht ausschließlich Licht gemeint. Wie nehmen Pflanzen Licht wahr? Sie wissen alle, dass ohne die sogenannte Photosynthese kein Leben möglich wäre. Aber wenn man die dürren chemischen Formeln der Photosynthese sich anguckt, also dass da Stärke entsteht aus Wasser und Kohlendioxid, mittels der Lichtenergie über Chlorophyll, den grünen Farbstoff, dann ist das mehr eine chemische Beschreibung als eine wirkliche Erklärung. Was passiert wirklich und eigentlich in der sogenannten Photosynthese? Das ist weitgehend noch ein Mysterium, aber ein zentrales Mysterium. Denn letztlich hängt das gesamte Leben auf dem Planeten davon ab. Also um diese Fragen soll es gehen. Ich muss vielleicht einleitend ganz kurz ein paar persönliche Bemerkungen machen, die ganz angezeigt sein könnten. Es gibt einen, ich will das mal über einen Umweg versuchen, also was mein Verhältnis zu Pflanzen betrifft, ganz persönlich. Ich will das über einen Umweg versuchen. Es gibt ein Essay von Thomas Mann aus den 20er, 30er Jahren, weiß ich nicht genau, der heißt Lübeck als Lebensform oder Lübeck als geistige Form. Ich habe den Essay jetzt nicht mehr gefunden in meiner Thomas-Mann-Ausgabe. In diesem Essay stellt Thomas Mann das Naturverhältnis des typischen Großstädters dar. Er sagt, dass der bürgerliche Mensch, der Großstädter, und er nimmt sich in diese Kategorie hinein, Natur im Grunde genommen nur primär begreift als das Andere seiner selbst und als das Erhabene. Er reist in die Berge, er reist an das Meer, er genießt ästhetisch Natur und lässt sich anrühren von dem erhabenen Charakter dieser Kulisse. In gewisser Weise wird er auf eine fast transzendente Weise davon berührt. Und das scheint mir typisch zu sein für viele, sagen wir mal, großstädtische Biografien, so auch für meine eigene. Ich habe über Jahre hinweg als Kind und auch noch als Jugendlicher überhaupt kein Verhältnis zu Pflanzen gehabt. Ich wusste gar nicht, was Pflanzen sind. Ich bin im zerbombten Nachkriegs-Berlin aufgewachsen, in einem Stadtteil, war weitgehend aufgewachsen, der vollständig zerstört war. Da gab es allenfalls einige Gärten mit irgendwelchem Gesträuch, dessen Namen kein Mensch interessierte. Ich wusste allenfalls, dass es da Kastanien gibt, da waren Kastanien auf der Straße, da gab es eine Thujashecke, da gab es zwei Kirschbäume und da gab es eine Pappel. Also was ich an Bäumen wusste, an Baumnamen wusste, hätte ich wirklich an zwei Fingern abzählen können. Interessierte mich auch gar nicht. Alles andere waren Blumen, das war bunt. Ja, so ist es gewesen. Und erst über ganz andere Eindrücke, über frühe Eindrücke in den Bergen, auch über diese Wahrnehmung des Erhabenen, des ästhetisch Imposanten und über die dort ja nun existierenden Wälder, wurde mir erstmalig als Jugendlicher dann deutlich, was möglicherweise Pflanzen sein könnten, über den Wald, über die Erfahrung des Waldes und dann über die Literatur. Viele Bezeichnungen von Pflanzen habe ich zum ersten Mal in der Literatur gelesen, in Gedichten gelesen oder auch dann in vielen Jahren meines mehr oder weniger dilettantischen Sängertums dann auch in den Liedern festgestellt. Nicht säuselt der Kalmus im nächtlichen Hain, heißt es in einem Schubert-Lied. Ich wusste gar nicht, was ein Kalmus ist. Und wir saßen so traulich zusammen im kühlen Erlendach, heißt es in einem Schubert-Lied. Ich habe erst durch dieses Gedicht überhaupt gelernt, dass Erlen offenbar am Wasser sich gerne aufhalten, also an einem Fluss etwa oder am Seeufer. Also das nur als Beispiel, ich bin da bestimmt keine Ausnahme. Das muss man vorab sagen, dass also diese, ich habe dann immer mit einem gewissen Staunen, fast möchte ich sagen Neid, bei verschiedenen Schriftstellern, etwa Hermann Hesse, gelesen, welche ungeheure Intensität und Genauigkeit sie schon als Kinder für Natur hatten. Ganz genau alles benennen konnten, Zusammenhänge erfassten, das war mir vollkommen fremd. Das musste ich mir sozusagen über ganz andere Schienen erst erarbeiten, über die Literatur, über die Philosophie, über bestimmte Formen der Meditation. Ganz allmählich überhaupt ist es mir deutlich geworden, was Pflanzen überhaupt sind, intensive Goethe-Lektüre und so weiter. Und ich glaube, dass das symptomatisch für sehr viele ist. Also das Thema Mensch-Pflanze, es hat mich dann spät erst in meinem Leben wirklich erreicht und auch hat mich zu einer Wahrnehmung gebracht, die dann allerdings eine besondere Intensität erreichen konnte. Ich weiß nicht, ob sie diese Intensität erreicht hätte, wenn das von vornherein der Fall gewesen wäre. Es ist auch müßig, darüber zu spekulieren. Also das nur als Einstieg, als kurzer biografischer Hinweis darauf, wie das in meinem Falle war. Und ich habe erst seit einigen Jahren eigentlich eine Wahrnehmung entwickelt und lese auch jetzt nochmal ganz neu Texte, die ich lange kannte, zum Beispiel Goethe-Texte. Ich habe kürzlich jetzt wieder im Zuge der Vorbereitung für die Vorlesung die Metamorphose der Pflanzen gelesen. Habe zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl gehabt, ich habe den Text überhaupt halbwegs verstanden. Ich habe ihn bestimmt 10, 12, 15 Mal gelesen im Laufe meines Lebens, die nun wieder abgelegt und dann wieder hervorgenommen. Gut, das vorab. Nun, die Frage nach dem möglichen Bewusstsein von Pflanzen geht ja noch weiter. Es ist ja die Frage nach dem Bewusstsein der nichtmenschlichen Welt überhaupt. Darüber habe ich ja in mehreren Zusammenhängen immer wieder gesprochen. Wir haben uns ja auch schon über die Frage verschiedentlich verständigt, ob höher organisierte Lebewesen, etwa Tiere, eine Art von Ich-Bewusstsein haben. Nicht, das ist umstritten, schwer zu sagen. Wahrscheinlich gibt es eine Art Prä-Ich-Empfindung, es gibt viele Indizien dafür. Aber wie sieht es bei den Pflanzen aus? Welche Art von Bewusstsein kann man von den Pflanzen bei den Pflanzen unterstellen? Und wie kann man das wahrnehmen? Wie kann man in Kontakt dazu treten? Goethe hat ja viele faszinierende Hinweise dazu gegeben, wie man das kann. Nämlich mittels einer bestimmten Art von gestalthaftem Denken. Goethe nannte das anschauendes Denken oder denkende Anschauung. Also das Denken im Schauen von Ideen. Also das Schauen von Ideen als Denken, als gestalthaftes Denken. Daraus resultiert ja auch der goethische Begriff des Urphänomens. Das habe ich ja angedeutet. Nun erschien im Herbst letzten Jahres, von vielen wahrscheinlich gar nicht beachtet, im Spiegel, wahrlich ein Organ, ein Presseorgan, was nun alles andere als orientiert ist auf solcher Art eher philosophisch-spiritueller Wahrnehmung, ein merkwürdiger Artikel, der verweist auf neueste molekulargenetische Forschung, das entnehme ich diesem Artikel, die es erst seit 1996 gibt, und man glaubt seinen Augen nicht zu trauen. Nun findet man hier eine ganze Reihe von Aussagen der Gestalt, wie wir sie aus spirituellen Zusammenhängen, aus ganz anderen naturphilosophischen Zusammenhängen kennen, unter anderem aus diesem berühmten Buch, wahrscheinlich dem berühmtesten Buch überhaupt über das Thema Das geheime Leben der Pflanzen, was ja vor über 20 Jahren erschien, Peter Tompkins, Christopher Bird, ja ein Bestseller, Hunderttausender Auflage, das ja auf eine faszinierende Weise das ganze Spektrum aufmacht. Viele verblüffende Bestätigungen gibt es jetzt offenbar, das kann ich nur so hinnehmen, ich kann es im Einzelnen nicht nachprüfen, aus den Bereichen der Molekulargenetik. Man kommt offenbar jetzt zu der Auffassung, das, was Tompkins und Bird und andere immer behauptet hatten, dass in der Tat Pflanzen sehen, schmecken, riechen, fühlen und hören können. Eine verblüffende Angelegenheit, die Pflanzen haben kein zentrales Nervensystem, wie soll das überhaupt möglich sein, wie geschieht das, wie kann das sein? Ich lese mal einige Passagen aus diesem Artikel vor, weil der das auf eine ganz prägnante Weise darstellt. Im Herbst 98 erschienen. Die Erforschung der Sinne von Pflanzen, also sehen, schmecken, riechen, fühlen und hören, hat in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Dass Pflanzen sensibel auf Einflüsse ihrer Umgebung reagieren, konnte nun auch mit den modernen Methoden der Molekularbiologie nachgewiesen, was jeder eigentlich weiß. Jeder, der halbwegs unbefangen Pflanzen betrachtet, weiß das eigentlich. Nun hat es die Molekularbiologie auch nachgewiesen, Anführungszeichen. Keineswegs tump ist das Grünzeug. Typischer Spiegeljargon. Im Gegenteil. Pflanzen, so steht fest, jetzt scheint es festzustehen, können sehen, schmecken, riechen, fühlen und wahrscheinlich auch hören. Im Saft ihrer Äste und Blätter schwimmen Phytohormone, die wichtige Botschaften übermitteln. In ihren Stängeln werden Erregungen geleitet wie in einem Nervensystem. Und über Duftstoffe können Pflanzen mit anderen Pflanzen kommunizieren und gezielt nützliche Insekten anlocken. Schon Charles Darwin hatte die These aufgestellt, dass Pflanzen in der Lage sein müssten, das für die Photosynthese wichtige Licht auch wahrzunehmen. Von der Photosynthese war ja schon kurz die Rede. Wie sonst ließe sich das bekannte Phänomen erklären, dass Zimmerpflanzen, die am Licht stehen, zielstrebig zum Licht hin, die am Fenster stehen, zielstrebig zum Licht hin wachsen. Der Rezeptor, der auch in anderen Pflanzen vorkommt, kann Licht im blauen Bereich, da muss ich vorher noch, habe ich etwas ausgelassen. 1996 gelang es einem Forscherteam um Achim Hager von der Universität Tübingen endlich, in der Spitze von Maiskeimlingen einen Rezeptor zu lokalisieren, der dem Sehprotein Rhodopsin in den Stäbchen der menschlichen Netzhaut ähnelt. Der Rezeptor, der auch in anderen Pflanzen vorkommt, kann Licht im blauen Bereich des Spektrums absorbieren, sehen. Die Kaskade biochemischer Reaktionen, die daraufhin in den Zellen abläuft, bewirkt, dass der Stängel der Pflanze nur noch auf der dem Licht abgewandten Seite weiter wächst. Er krümmt sich, die Blätter wenden sich im optimalen Winkel den Sonnenstrahlen entgegen. Setzt man ein Hütchen auf die Spitze des Keimlings, kann er sich nicht mehr zur Sonne hin ausrichten. Das ist der entscheidende Punkt. Er ist quasi blind geworden. Also setzt man ein Hütchen auf die Spitze des Keimlings, kann er sich nicht mehr zur Sonne hin ausrichten. Pflanzen können auch die Konkurrenz benachbarter Gewächse, die versuchen, ihnen das Licht zu nehmen, mithilfe spezieller Rezeptoren erkennen. Die Empfänger registrieren in den Blättern das Verhältnis von hellroten zu dunkelroten Frequenzen im Lichtspektrum. Ist das Verhältnis verändert, schlagen sie Alarm. Eine Nachbarpflanze hat für den die Photosynthese wichtigen hellroten Anteil des Lichtes abgezapft. Stängel oder Stamm müssen dazu gebracht werden, schneller zu wachsen, damit es der Pflanze gelingt, wieder aus dem Schatten der anderen herauszukommen. Dieses Jahr haben Forscher der Universität of California in Los Angeles herausgefunden, dass Pflanzen auch die Länge der Tage mit Hilfe spezieller Lichtrezeptoren bestimmen können. haben also offenbar eine ganz feine, sehr präzise Wahrnehmung für Feinheiten des Lichtes und in gewisser Weise auch der gravitativen Verhältnisse und damit den rechten Zeitpunkt ihrer Blüte. Desgleichen verfügt Grünzeug auch über ein raffiniertes Sonnenschutzsystem. Die gefährliche UVB-Strahlung regt die Produktion von farblosen Sonnenschutzsubstanzen an. Im Zimmer allerdings produzieren Pflanzen diese Schutzstoffe nicht. Es ist ein typischer Fehler, sagt Achim Hager von der Universität Tübingen, Zimmerpflanzen im Frühling gleich für längere Zeit nach draußen zu stellen. Dort könnten sie sich einen Sonnenbrand holen und eingehen. Eine erfolgreiche Pflanze muss jedoch nicht nur sehen können. Das wäre der eine Gesichtssinn. Um im Boden Nährsalze wie Nitrate und Phosphate aufzuspüren, müssen ihre Wurzeln über einen ausgesprochenen Geschmackssinn verfügen. Es geht ums Schmecken. Auch bei der Abwehr von Schädlingen spielt der Geschmack eine entscheidende Rolle. Der Ökologe Jan Baldwin, Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena, wo ein interdisziplinäres Team aus Chemikern, Biochemikern, Ökologen und Genetikern die Interaktion zwischen Pflanzen und Insekten erforscht, konnte das an Tabakpflanzen beobachten, an denen die Raupen des Tabakschwärmers nagten. Sobald die verletzten Blätter bestimmte Inhaltsstoffe des Raupenspeichels erschmecken, bilden sie innerhalb weniger Minuten den Bodenstoff Jasmonsäure, der etwa 2 Stunden später in die Wurzeln gelangt und dort die Produktion des Nervengifts Nikotin ankurbelt. Das Nikotin strömt in die Blätter, wo es den gefressenen Raupen den Gar ausmacht. Pro Gramm kann die Tabakpflanze dann mehr Gift enthalten als der Rauch von 100 Zigaretten. Dann wird gesagt, dass die Tabakpflanze, ganz ähnlich wie das Immunsystem der Tiere, über eine Art von Gedächtnis verfügt, auch ein wichtiger Aspekt. Plötzlich von Gedächtnis die Rede. Eine ungeheuer weitreichende Behauptung, dass ihr wirklich Gedächtnis vorliegt, dass es ihr ermöglicht, bei wiederholten Angriffen das Abwehrgift schneller zu produzieren. Auch Pflanzen sind in der Lage, Düfte wahrzunehmen. Zu riechen und Duft zu verströmen ist wahrscheinlich ihre wichtigste Kommunikationsform. Vor allem wird sie genutzt, um sich gegenseitig vor Gefahren zu warnen. Und dann heißt es am Ende hier dieses Artikels, ich will das nicht ganz vorlesen, nur weil wahrscheinlich die meisten von Ihnen den Artikel nicht kennen oder nicht gelesen haben. Fleischfressende Pflanzen sind ein Musterbeispiel für eine weitere Sinneswahrnehmung der Pflanzen. Sie reagieren auf Berührung. Die Venusfliegenfalle beispielsweise klappt blitzschnell zu, sobald sich ein Insekt auf ihren Blättern niedergelassen hat. Die Reize werden dabei nicht, wie sonst, üblich durch Hormone, sondern elektrisch weitergeleitet. Auch die empfindlichen Mimosen, deren Fiederblätter bei Berührung in sich zusammenfallen, funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Auch Temperatur und Richtung der Schwerkraft können Pflanzen erfühlen. Denken Sie an das, was ich gesagt habe über die antigravitative Wirkung des Lichtes. Zu diesen Punkten will ich auch im Wintersemester noch mehr sagen. Und vielleicht sogar reagieren manche von Ihnen sogar auf akustische Reize. Auch das ist ja immer wieder behauptet worden, die berühmten Experimente mit Musik, die sind ja um die Welt gegangen, dass man bestimmten Pflanzen Musik vorgespielt hat, dass sie also indische, klassische Musik am liebsten mochten. Und an zweiter Instanz dann Bach und die sogenannte klassische Musik. Und dass sie bei Rockmusik sich vom Lautsprecher weit entfernt haben. Alle diese Dinge sind ja bekannt und haben ja eine gewisse Berühmtheit erlangt. Oft wurde darüber gelächelt und gespottet, aber man könnte das auch mal in einem tieferen Sinne naturphilosophisch reflektieren. Auch Temperaturen in Richtung der Schwerkraft können Pflanzen erfühlen und vielleicht reagieren manche von ihnen sogar auf akustische Reize. Erbsenpflanzen, die die US-Wissenschaftler mit einem Geräusch beschallten, das in Frequenz und Lautstärke der menschlichen Stimme ähnelt, wuchsen darauf angeblich doppelt so schnell. Alte Samenkörner, die es normalerweise nur noch zu 20% trägten, keimten plötzlich zu 80-90%. Und dann die entscheidende Schlusswendung, und das führt uns jetzt auf das Thema von Pflanzenbewusstsein überhaupt. Dennoch werden Pflanzen wohl nie eines der brandenburgischen Konzerte genießen können. Gut, man muss das eher nüchtern sehen, sagt Boland. Pflanzen können Sinnesreize zwar aufnehmen und weiterleiten, doch für eine bewusste Wahrnehmung fehlt ihnen ein entscheidendes Organ, das Gehirn. Nun werfen diese Phänomene ja eine ganze Reihe von Fragen auf. Wenn man wirklich die Analogie so weit treibt zu sagen, dass die Pflanze wahrhaftig Sinnesorgane entwickelt, die den menschlichen Sinnesorganen entsprechen, oder dass es zumindest bestimmte analoge Formen gibt, dann würde das ja bis zu einem gewissen Grade voraussetzen, dass diese Pflanzenwesenheiten eigene Entitäten sind mit einer Art von hinter diesen Sinnesorganen stehenden Bewusstsein. Sonst, man kann ja Sinnesorgane nicht gleichsam frei schwebend als Sinnesempfindung vorstellen. Man muss davon ausgehen, dass dahinter in irgendeiner Form ein Wesen steht. Ein Wesen atmet, ein Wesen lebt. Nun wird man kaum annehmen können, dass das ein ichhaftes Wesen ist. Wir haben ja schon im Zusammenhang mit den Tieren darüber gesprochen. Aber man kann doch vermuten, dass hier eine gewisse Schicht von Bewusstsein anwesend ist. Was ist Bewusstsein? Das kann man nicht definieren. Alle Versuche, Bewusstsein zu definieren, sind mehr oder weniger kläglich gescheitert. Oft wird Bewusstsein aus guten Gründen nicht wirklich definiert. Wir können es deswegen nicht wirklich definieren, weil wir als menschliche Wesen nicht raustreten können aus diesem Bewusstseinsfluidum. Wir sind unlösbar als Geistwesen, die wir ja sind zu einem erheblichen Teil, eingebunden in diese Aura, in das Fluidum des Geistes. Und es ist praktisch nicht möglich, einen Standpunkt zu gewinnen, von dem aus wir in irgendeiner Form entscheiden könnten, was Bewusstsein ist. Nur indem wir selbst das Bewusstsein vorantreiben und ausdifferenzieren, sublimieren, verfeinern und auf höhere Stufen bringen, haben wir dann eine Möglichkeit, andere, frühere, zurückgelegte Stufen bis zu einem gewissen Grade zu überschauen, in Anführungszeichen. Aber das Bewusstsein ist kein Gegenstand, kein Ding, kein Es, das man von außen betrachten könnte, dass man sagen könnte, das so oder so aussieht. Das geht nicht. Das ist also ein ganz entscheidender Punkt. Wir sind Bewusstseinswesen und können nicht aus dem Bewusstsein raustreten. Das macht die Sache sehr schwierig. Wir können Bewusstsein nicht definieren. Wir haben diese Wahrnehmungen sind eindrucksvoll, wir können aus diesen Wahrnehmungen ganz bestimmte Schlussfolgerungen ziehen. Und wir können fragen, und das ist ja eine Frage, die ich schon einleitend gestellt habe, was kann der Mensch wirklich wahrnehmen von den Pflanzen? Ich benutze nochmal die Metapher der möglicherweise existierenden ontologischen Barriere. Wir wissen aus schamanischen Zusammenhängen, unter anderem unter Heranziehung psychoaktiver Substanzen, dass es einzelnen Individuen, ja auch Gruppen gelungen ist, dafür gibt es gute Belege, tatsächlich in sowas wie ein Pflanzenbewusstsein einzudringen, was häufig genug auch verbunden wurde mit kosmischen Wahrnehmern, mit sogenannten Devas, wie das im Sanskrit heißt, mit leuchtenden Geistern. Es wurden ganz bestimmte Pflanzen dann auch verbunden mit Gestirnen. Aber das alles passiert ja auf einer Wahrnehmungs- und Bewusstseinsstufe, die ja vor der mentalen Stufe liegt. Und die Grundfrage und die Grundschwierigkeit bei dem Thema überhaupt ist, wenn man von der denkenden Anschauung Goethes absieht, sind wir als Ich-Wesen, und Mentalwesen in der Lage, unser Bewusstsein so weit zu verändern und so weit einzuschwingen, dass wir tatsächlich dieses Pflanzenwesen dann wahrnehmen. Das ist ein wichtiger Punkt, zum Beispiel von Jakob Böhme, dem bedeutenden Mystiker im frühen 17. Jahrhundert, wird berichtet, und ich habe jedenfalls keine Veranlassung, das fundamental zu bezweifeln, dass er in der Lage gewesen ist, sein Bewusstsein in bestimmte Pflanzen hineinzuversetzen. Dass er also in der Lage war, in gewisser Weise sein Bewusstseinsniveau, seine Ichhaftigkeit abzusenken auf einen vormentalen Zustand, aber gleichzeitig ein ichhaftes Wahrnehmen beibehielt. Das ist ja der Punkt. Denn wenn wir nur in einer tranceähnlichen Form reintauchen in Gruppenseelenbereiche, wie das die Theosophen nennen mit einigem Recht, oder in Kollektivseelenbereiche, dann ist immer die Frage, was können wir von diesen Wahrnehmungen mit rübernehmen in die Ichhaftigkeit? Oder ist das gar nicht mehr in Sprache zu kleiden. Das ist ja auch ein Punkt. Wir sind da ja nicht nur bei der Frage des Ichs und des Bewusstseins, wir sind auch bei der Sprache. Kann man das in Sprache kleiden? Es gibt ja auch da eine grundsätzliche Barriere dessen, was man ausdrücken kann. Das weiß jeder aus seinen eigenen Erfahrungen in Grenzzuständen, dass es immer wieder Wahrnehmungsfacetten gibt, die sich vollständig der Sprache entziehen, sodass man ganz große Mühe hat, überhaupt in einer halbwegs kohärenten Grammatik zu sagen, was ist wirklich passiert. Und zwar nicht deswegen nur, weil diese Erfahrungen so verschwommen sind, so nebelhaft, so ungenau, dass die Sprache deswegen nicht hinkommt, sondern häufig genug, weil sie das Gegenteil sind, weil sie sehr präzise, weil sie sehr direkt, weil sie wirklich sehr genau sind. Aber eine Art von Genauigkeit zeigen, die Sprache, unsere Sprache jedenfalls, wie sie sich entwickelt hat, übersteigt. Aus diesem Grunde hat man ja immer wieder in dem Zusammenhang dann eine verschlüsselte Sprache gewählt, eine Sprache, die sich in Symbolen und Bildern ausdrückt. Deswegen kann man dann auch eine dichterische Sprache favorisieren und hat häufig genug das Gefühl, dass diese dichterische Sprache, auch wenn sie verbunden ist mit einer präzisen Wahrnehmung dessen, was die Sinnesorgane erfassen, da weiterreicht. Und da ist Goethe ja ein wunderbares Beispiel. Denken Sie etwa an das, was ich zitiert habe letztes Mal über den Faust, der einen Sonnenaufgang erlebt und dann einen Regenbogen über einem Wasserfall sieht. Wenn man dem Text genau nachspürt, dann staunt man, in welcher enormen Präzision hier Goethe diese Art von Wahrnehmung dargestellt hat und Gleichzeitigkeit auf eine tief beeindruckende Weise auch literarisch, poetisch überhöht. Ich erlaube mir mal, Ihnen ein Beispiel zu bringen, das ich für sehr interessant halte, nämlich die Metamorphose der Pflanzen von Goethe. Ich habe das jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal mir durchgelesen, den Text. Ich sagte es ja schon, vielleicht zum ersten Mal so halbwegs verstanden. Und ich will mal einige kurze Passagen vorlesen, weil das eine Form der Pflanzenwahrnehmung ist, die ein Schritt führen mag in die Richtung, um die es geht. Es geht Goethe nicht, das ist wichtig, dass auch kein Missverständnis auftaucht, es geht Goethe nicht um eine schamanische Tiefenwahrnehmung in Form einer Absenkung des Bewusstseinsniveaus oder der Ichhaftigkeit. Darum geht es Goethe nicht. Es geht Goethe immer um die Gestalt. Und er hatte ja die Grundüberzeugung, die ja auch eine gewisse Plausibilität hat, auch wenn man sie letztgültig nicht beweisen kann, dass die Dinge sich in der Gestalt zeigen, auch im Sinne der Signaturenlehre von Paracelsus, dass die Gestalt auch etwas aussagt über das Wesen. Also wie eine Pflanze aussieht, sagt etwas aus über das, was sie ist. Während ja in den schamanischen Vorstellungen der Devas häufig gesagt wird, dass die Erscheinung, die Gestalt der Pflanze nur ein kleiner Ausschnitt ist. Dass die Devas, die Pflanzengeister, wesentlich weiterführen. Auch eine kosmische Verbindung haben, die in der Gestalt selber nicht zutage tritt. Das ist ein Unterschied. Einmal geht also das Wesen quasi in der Gestalt auf und einmal ist ein wirklicher Hiatus von Wesen, Wesenheit, Deva-Wesenheit, kosmischer Wesenheit und Pflanzengestalt. Goethe hat das ja immer wieder zum Ausdruck gebracht, unter anderem in folgenden Versen. Das ist nicht aus der Metamorphose der Pflanzen, aber aus einem anderen Gedicht. Müsset im Naturbetrachten immer eins wie alles achten. Nichts ist drinnen, nichts ist draußen. Denn was innen, das ist außen. So ergreifet ohne Säumnis heilig öffentlich Geheimnis. Also dass der Goethe-Begriff des geheimnisvoll Offenbaren spielt da hinein. Die Dinge sind immer verborgen, verschlüsselt, verschleiert und gleichzeitig offenbar. Nicht, das habe ich ja schon in der ersten Vorlesung angedeutet, das ist eines der großen Mysterien überhaupt der Natur ist. Die Natur liebt es, sich zu verbergen, sagt Heraklit, der sich immer entbirgt in der Gestalthaftigkeit und Ganzheit zeigt und gleichzeitig auf eine rätselhafte Weise sich immer verbirgt, verschleiert. Nicht, das kann jedem Gen der Naturwahrnehmung hat. Emerson hat das sehr schön und oft gesagt, dass man begreift, dass die Natur sich nie erfüllt. Das, was Erfüllung scheint in der schönen Form, in der ästhetisch gelungenen Ganzheit, ist immer ein Versprechen, eine Andeutung auf etwas dahinter oder darüber Stehendes. Wenn das nicht so wäre, würde man, auch das hat Emerson sehr schön gesagt, in eine Form von Naturvergötzung fallen. Da würde man götzen, die Naturgötzen anbeten und dann ganz in der Gestalt versinken. Jetzt mal kurz zu der Metamorphose der Pflanzen. Einige Aussagen dazu, die das sehr schön zeigen. Die Metamorphose der Pflanzen. Ich lese nicht das ganze Gedicht vor, das wäre zu lang, aber ein paar Passagen. Dich verwirret, Geliebte, die tausendfältige Mischung dieses Blumengewühls über dem Garten umher. Viele Namen hörest du an und immer verdränget mit barbarischem Klang einer den anderen im Ohr. Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleiche der anderen. Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz, auf ein heiliges Rätsel. Zentraler Begriff bei Goethe, das alles durchwirkende Gesetz nach ewigen ehernen großen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseinskreise vollenden. Auf ein geheimes Gesetz, auf ein heiliges Rätsel. O, könnte ich dir, liebliche Freundin, überliefern sogleich glücklich das lösende Wort, werdend betrachte sie nun, wie nach und nach sich die Pflanze stufenweise geführt, bildet zu Blüten und Frucht, aus dem Samen entwickelt sie sich, sobald in der Erde stille befruchtender Schoß hold in das Leben entlässt und dem Reize des Lichts, des heiligen, ewig Bewegten, gleich den zärtesten Bau keimender Blätter empfiehlt. Einfach schlief in dem Samen die Kraft, ein beginnendes Vorbild lag verschlossen in sich unter die Hülle gebeugt, Blatt und Wurzel und Keim nur halb geformet und lieblos und farblos. Trocken erhält so der Kern ruhigen Leben bewahrt, quillet strebend empor, sich milder Feuchte vertrauend. Und dann heißt es in einer sehr eindrucksvollen, präzisen Beschreibung des Pflanzenwachstums, Sie werden das wissen vielleicht, haben davon jedenfalls gehört, dass Goethe ja der Auffassung war, dass sich die ganze Pflanze aus dem Blatt entwickelt. Hier war ja der Auffassung zu sagen, die Blattform ist die Urform überhaupt. Die Pflanzengestalt entwickelt sich aus dem Blatt und er hat ja die These schon auf seiner italienischen Reise entwickelt, dass es eine Art Urpflanze gäbe, nicht als ein gestalthaftes Urphänomen als Pflanze. Nicht die berühmte Auseinandersetzung mit Schiller darüber, ob das eine Idee sei oder tatsächlich eine sinnlich wahrnehmbare Gestalt. Nun, Geliebte, wende den Blick zum bunten Gewimmel, das verwirrend nicht mehr sich vor dem Geiste bewegt. Jetzt nicht mehr verwirrend, weil jede Pflanze verkündet dir nun die ewigen Gesetze, jede Blume, sie spricht lauter und lauter mit dir, aber entzifferst du hier der Göttin heilige Lettern. Wobei das eigenartig unklar ist an der Stelle, was hier die Göttin meint. Aus dem grammatischen Zusammenhang ist es nicht klar ersichtlich. Goethe hat übrigens mehrfach die Metapher auch vom Buch der Natur verwendet. Hier spricht er von den heiligen Lettern. Also er schreibt der Natur eine gewisse Sakralität zu. Der Göttin heilige Lettern. Was ist hier die Göttin? Ist nicht deutlich. Die Pflanze kann es eigentlich nicht sein. Und es ist eine Göttin in gewisser Weise, aber es bleibt undeutlich. Überall siehst du sie dann, auch im veränderten Zug, kriechen, zaudre die Raupe, der Schmetterling eile geschäftig, bildsam ändre der Mensch selbst die bestimmte Gestalt. Und so weiter. Also ein wunderbarer Text, den man wirklich Vers für Vers lesen und auch interpretieren muss, um zu verstehen, dass das eine ganz bestimmte Form der Herangehensweise an das Mysterium der Pflanzen ist. Goethe war der Auffassung, dass man über die Wahrnehmung, über die gestalthafte, ganzheitliche Wahrnehmung der Pflanze herankommt an Grundfragen der Gestalt überhaupt, mehr noch als beim Tier. Er glaubte also, dass in der Pflanzengestalt ein tiefes Geheimnis sich verbirgt, auch etwa im Zusammenspiel von Licht und Erde, von Kosmos und Erde und von oben und unten. Es ist ja ein bekanntes Phänomen, aber wenig in der Tiefe bedacht, wie man vermuten kann, dass Pflanzen ja, und Goethe hat das immer wieder herausgestellt, ein doppeltes Wachstum haben. Sie wachsen nach unten und nach oben gleichzeitig. Das heißt, dem Stamm im Falle eines Baumes nach oben entspricht immer das Wurzelwerk in die Tiefe hinein. Und auch das ist ja ein tiefes Symbol, wenn man das übertragen möchte auf gestalthaft bewusste Existenzen, etwa die des Menschen, dann kann man daraus schließen, dass ein Höhenwachstum, ein Wachstum zum Licht, zum Kosmos oder vielleicht sogar zum Metakosmos hinauf, nur möglich und nur sinnvoll ist und nur lebbar ist, ohne mit der Verwurzelung, mit einer tiefen Verwurzelung. Und das kann einen zu wirklich tiefgründigen Betrachtungen anregen, wenn man sich mal dieser Wahrnehmung überhaupt öffnet, wenn man etwa diese merkwürdige Stelle bei Bäumen betrachtet. Das kann ich richtig mal als Anregung Ihnen geben, wenn Sie das mal versuchen auf einem Spaziergang. Wenn Sie diese Stelle der Bäume sich anschauen, genau die Stelle, an der die Wurzeln in den Boden hineingehen und dann in den Stamm übergehen. Also diese Zwischenzone, nicht, also noch nicht Stamm und noch nicht ganz Wurzeln, sondern diese Zwischenzone. Dann merkt man oder kann spüren die ungeheure Kraft, mit der sich solche Bäume in den Boden hinein verzweigen. Man hat quasi das Gefühl, wenn man dem meditativ nachspürt, dass die Wurzeln quasi die ganze Erde umspannen. Also ein richtiges in die Breite und in die Tiefe gehen. Und das ist also eine Beobachtung, die Goethe gemacht hat und an der er angeknüpft hat. Und er hat immer wieder versucht, von dort her Grunderfahrungen des Menschseins überhaupt abzuleiten. Auch in der Blüte zum Beispiel. Nicht, wie sich die Blüte dem Licht öffnet. Als ein Symbol auch der geisthaften Gestalt. Auch darüber kann man viel nachdenken und kann auch Betrachtungen anstellen, die durchaus sinnreich sind. Das sind also keine müßigen Dinge. Man kann wirklich in einer gewissen Weise da in einer meditativen Form ein bisschen, sagen wir mal, hineinkommen in diese Art von Gestalthaftigkeit und auch in den Wachstumsprozess. Nicht, das ist ja wie erstarrt. Sie können das ja manchmal, auch das kann man ja meditativ verfolgen, an Rindenstrukturen etwa, aber auch an Wurzeln, dass das wie erstarrt ist, dass wie eine mächtige Bewegung, die im Moment zum Stillstand gekommen ist. Das ist ja kein Zufall, das hat ja die sogenannte Chaostheorie nun wirklich dargestellt, bei aller Kritik an ihr, das muss man eher zugutehalten. Die Ähnlichkeit dieser Formen in der Natur, dass zum Beispiel ein Blitz eine ganz ähnliche Grundstruktur aufweist, wie etwa ein Flussdelta oder ein sich Y-ähnlich aufwärts verzweigender Baum. Dass es so verblüffend ist, dass wenn Sie Schattenrisse sehen oder Umrisse, Sie es nicht unterscheiden können. Ist es eine Flussmündung, ein Flussdelta? Ist es eine Blitzstruktur oder ist es die Wachstumsstruktur eines Baumes? So ähnlich ist das. Da haben Sie also eine rasenschnelle Bewegung im Falle des Blitzes und im Falle der Pflanze eine ganz langsame, im Falle des Baums, eine über ganz große Zeiträume sich erstreckende Wachstums, über eine lange Zeiträume sich erstreckendes Wachstum. Ich mache mal eine kleine Pause, vielleicht wie immer 10 Minuten und dann gehen wir an der Stelle weiter. Sie können gerne in der Pause. Ich will noch mal ganz kurz an etwas anknüpfen. Der Heiko Lassig, der eben in der Pause bei mir war, wies noch mal auf diesen Spiegelartikel hin und erwähnte mit Recht, dass der Artikel von der Begrifflichkeit her völlig konfus sei. Natürlich ist er das, denn was macht der Artikel? Der vermischt natürlich zwei Ebenen. Der Artikel aus dem Spiegel bedient sich einerseits einer anthropomorphen Sprache, nicht? Indem er von Sinneswahrnehmungen spricht, bedient er sich einer bestimmten Metaphorik und überspringt dabei eigentlich die entscheidende Frage, was steht für ein wahrnehmendes Wesen oder Bewusstsein dahinter? Also jetzt mal, was das materielle Korrelat betrifft, also ein zentrales Nervensystem. Die Frage bleibt natürlich vollkommen offen. Und der Artikel lässt im Grunde auch offen, ob das nicht überhaupt eine grundsätzlich nur metaphorische Sprache bleiben muss, dann wäre es vollkommen unsinnig, überhaupt zu reden von Sinneswahrnehmungen, wie wir sie aus einem tierischen oder menschlichen Bewusstsein kennen. Das ist klar. Das ist natürlich das führt nochmal auf die Frage der Sprache überhaupt. Solche Berichte von Phänomenen oder Messungen bedienen sich ja sehr häufig einer anthropomorphen Sprache. Das ist ja bis zu einem gewissen Grade auch gar nicht vermeidbar. Und da muss man natürlich sehr genau hingucken, um zu sehen, was ist gemeint. Und also das ist eine Frage, darüber bin ich mir vollkommen bewusst, dass das natürlich die entscheidende Frage ist, ob es legitim ist, überhaupt solche Begriffe wie Sinnesreize zu benutzen. Denn diese selber können wir in keiner Weise verifizieren. Aber das habe ich vorhin versucht, vielleicht unzulänglich anzudeuten, mit der Frage nach dem Bewusstseinswesen dahinter. Nicht, dass ich hatte ja gesagt, dass die Phänomene ja nicht gleichsam frei schwebend sind, sondern dass ja dahinter eine Art von Bewusstsein steht. Ein bestimmtes Wesen schmeckt, ein bestimmtes Wesen riecht, ein bestimmtes Wesen fühlt. Wer oder was ist dieses Wesen? Ich habe ja in der Grundfrage der Vorlesung, was wissen die Pflanzen, ganz bewusst diese anthropomorphe Ebene auch anklingen lassen. Wie kann man denn von Wissen sprechen, auch die Frage des Gedächtnisses? Und das ist natürlich die Grundfrage, wie weit kann man überhaupt von Wissen oder Gedächtnis oder Bewusstsein reden, ohne ein zentrales Nervensystem. Das ist letztlich nicht entscheidbar. Da kann man wahrscheinlich nur auf bestimmte Tiefenwahrnehmungen, unter anderem im veränderten Bewusstseinszustand, rekurrieren, um ein Ahnen davon zu bekommen, welche Art von Bewusstsein hier angesprochen ist. Wahrscheinlich geht es nur so von außen, von den reinen Phänomenen, die wir beobachten, die gemessen werden, nicht. Das ist ja das Grundproblem überhaupt, wenn wir lebendige Wesen betrachten. Generell, wir haben zunächst einmal ja nur im Sinne der Subjekt-Objekt-Trennung das Phänomen außen. Wir haben es ja nicht innen. Das ist ja die Krux und in gewisser Weise auch die Tragik jedweder Wahrnehmung erst einmal, dass alles, was außerhalb der eigenen Ichhaftigkeit, des eigenen Bewusstseins sich befindet, zunächst einmal für das wahrnehmende Objekt draußen ist. Nicht? Auch das Wir, im Wir erweitert sich das Ich, aber das Wir noch weiter gefasst konfrontiert sich einer Welt, die immer das Etwas da draußen ist, das wir in der tiefsten Ichhaftigkeit gar nicht erkennen können. Und da war ja, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, ein wirklich genialer Ansatz in der Richtung von Schopenhauer im frühen 19. Jahrhundert zu sagen, das ist so, das ist eine unauflösbare Schwierigkeit mit einer Ausnahme, wir haben die Möglichkeit, Natur von innen zu verstehen, durch uns selber, durch unsere eigene Leiblichkeit. Wir können von der eigenen Leiblichkeit auch Analogiebildungen machen. Wir haben uns von innen. Ich habe meine Hand von außen wie ein Objekt, aber ich habe sie gleichzeitig von innen. Andere Menschen habe ich zunächst einmal nur von außen. Nur an ganz bestimmten tiefen Wahrnehmungen der anderen kann diese Grenze der Ichhaftigkeit überschritten werden. Nicht, das gibt ja auch verschiedene Wahrnehmungsformen, wo das auch der Fall ist, dass man das ganze Bewusstsein einer Gruppe annehmen kann oder auch von anderen Wesenheiten überhaupt, auch oberhalb des Menschen. Aber im Normalfall ist man da sehr eingeschränkt. Das ist eine Krux, aus der man nie rauskommt. Man müsste ja sozusagen einen geheimen Zugang haben in das Innere des Phänomens, in das Innere eines Lebewesens. Da kann man nur, wie das Wilber immer wieder betont, interpretieren, was da aus der Tiefe an Signalen kommt. Ich kann es nicht in der Tiefe wissen, dann müsste ich dieses Wesen selber sein. Deswegen ja auch die unsäglichen Missverständnisse schon zwischen zwei Menschen, weil der eine eben tatsächlich die Innenwahrnehmung des anderen nicht in Gänze haben kann. Er interpretiert das, was er wahrnimmt. Bestimmte Gestik, bestimmte Mimik. Und dann deutet er, was in dem betreffenden Menschen vorgehen mag. Und so müssen wir dann auch natürlich Bewusstsein deutet. Wir wissen nicht, was ein Hund, eine Katze, ein Kamel oder ein Krokodil in der Tiefe für ein Bewusstsein hat. Das können wir nicht wissen. Und da mag es auch eine Art von ontologische Barriere geben, aber es gibt gewisse Möglichkeiten, da reinzukommen. Und ein Ansatz ist der, den Schopenhauer da vorträgt. Und hier in der Pause gab es noch eine andere Bemerkung von jemand, der hat mich darauf hingewiesen, dass Goethe irgendwo gesagt hat, ich weiß jetzt nicht die Stelle, aber es könnte irgendwo stehen, in der Farbenlehre zum Beispiel, dass wenn man ein Samenkorn imaginativ betrachtet und sich quasi vorstellt, wie aus dem Samenkorn die Pflanze sich entwickelt, dann käme man in die Innenwahrnehmung dieses Wachstumsprozesses hinein. Das haben ja dann die Anthroposophen aufgegriffen. Es gibt ja in der Waldorfschule eine ganze Reihe von meditativen Übungen, die mit Kindern da gemacht werden, Kindern und Jugendlichen, genau in dieser Form. Also sich imaginativ hineinzuversetzen in so ein Wachstum und das dann auch zu zeichnen und zu malen, sodass man das quasi das feinstoffliche Aura dann auch in und über die Farbe wahrnimmt. Ob das der richtige Weg ist oder nicht, kann man dahingestellt sein lassen. Heute Morgen nochmal beim Durchblättern eines Buches, das ich sehr schätze, Herbert Fritzsche, der Erstgeborene, ich habe das mehrfach gesagt, nochmal eine Stelle aufgestoßen, wo er sich zur Frage der Photosynthese äußert, auch im Zusammenhang mit einem Thema, was ihn sehr beschäftigt, der Frage nämlich der Ernährung. Also der Einverleibung von organischer Substanz, die ja zermahlen, zerkleinert, zerrieben wird und dann in irgendeiner Form quasi zum Leib desjenigen wird, der sie aufnimmt. Eine kleine Stelle mal hier, die ich sehr aufschlussreich finde in dem Kontext über die Photosynthese. Auch Fritzsche betont, dass die Photosynthese ein Mysterium ist, das schreibt er in den 40er Jahren, das ist auch heute in den späten 90er Jahren noch genauso. Wo setze ich mal hier ein? Die Sonnenenergie erschafft im grünen Pflanzenleib eine energetische Organisation von Ganzheits-, von Vollwertcharakter. Und je weniger dieses Organisationsgefüge angetastet wird, desto besser taugt es zur Nahrung des Menschen, bestimmte nahrungsphysiologische Grundannahme. Das ist keine Theorie, sondern Ergebnis jahrzehntelanger Forschung in der Praxis der Gesund- und der Heilkunst. Kost. Gesund und der Heilkost. Der Mensch des Alltagslebens braucht aus solchen Tatsachen, die nur dann eindrucksvoll vor ihn hintreten, wenn ihm Gelegenheit gegeben ist, tausende von Krankengeschichten zu überblicken, nichts weiter zu entnehmen als die Wichtigkeit einer rohen pflanzlichen Zukost. Täglich, jetzt kommt die Stelle, auf die ich eigentlich hinaus will, der Mensch ernährt sich, wenn er sich mit Pflanzenkost speist, von Sonne, die in die Pflanze energetisch und organisierend eingegangen ist. Der Mensch ist gleichsam, jetzt eine merkwürdige Metapher, Sonnenesser. Selbst der Mensch, der die am wenigsten bekömmliche Nahrung in sich aufnehmen muss. Nicht die chemischen Stoffe ernähren den Menschen, sondern eine aus ihnen gefügte energetische Symphonie. Das bedeutet nichts anderes als Leben, lebt von Leben, letztlich lebt Leben von der Sonne. Es ist noch nicht ausgemacht, ob es nicht auch in dieser Hinsicht von Leben lebt, denn was die Sonne ist, wissen wir noch nicht. Die Antwort, die die Physiker auf die Frage nach der Sonne gibt, wiegt vielleicht nicht schwerer als seine Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Lebens. Und von diesem weiß er nichts. Die Pflanzen sind die unmittelbaren Akkumulatoren und Organisatoren der Sonnenenergie. Warum sie das sein können, wissen wir nicht. Wir können nur schlussfolgern, mit einigem Recht, dass im sogenannten Sonnenlicht tatsächlich organisierende oder informierende Potenzen enthalten sind, in irgendeiner Form, die tatsächlich diese Effekte auslösen. Also die Pflanzen sind die unmittelbaren Akkumulatoren und Organisatoren der Sonnenenergie. Sie opfern diese Sonnenenergie, sie opfern ihren Leib, dem Tier und dem Menschen. Nimmt der Mensch seine Nahrung aus dem Tierreich, so ist er ebenfalls Sonnenenergie, aber mittelbar. Und letzte Bemerkung, die Pflanze als Nahrung stellt den Menschen, besonders wenn er sie in unverarbeitetem Zustand, also als Rohkost einverleibt, er outet sich hier, wenn man so flapsig sagt, als Rohköstler, vor eine Verdauungsaufgabe, er muss sie wandeln in leibeseigene Substanz. Wie ein solcher Wandlungsprozess vor sich geht, hat die Physiologie noch nicht klären können. Wohl kennt man die Chemie der Verdauungsvorgänge so weit, dass man die Abbau- und Spaltungserscheinung der aufgenommenen Nahrung beschreiben kann, was nach der Aufschließung, nach der chemischen Zertrümmerung eines Nahrungsintegrals aber vor sich geht, wirklich vor sich geht, um die arteigentümliche Leibessubstanz des Menschen aufzubauen, weiß man nicht. Die Umwandlung der Pflanze in menschliche Leibessubstanz, die die letzte Etappe der Ernährung ist, bleibt alsweilen ein Geheimnis. Und so weiter. Also, Fritzsche ist diesem Gedanken auch sehr intensiv nachgegangen und ich kann Ihnen immer wieder nur, das habe ich auch schon getan, dieses Buch empfehlen als ein wirklich hervorragendes Beispiel von einem naturphilosophisch-biologischen Ganzheitsdenken, das in vielerlei Hinsicht sich als Alternative anbietet, auch zur Anthroposophie. Also Fritzsche kommt auch wie Steiner von der Theosophie her, ist aber ein Steiner Gegner gewesen. Also hat ganz andere Schwingungen und Beeinflussungen in seinem Werk, die aber auch interessant sind und tatsächlich weiterführen. Also Herbert Fritzsche, der Erstgeborene, ist immer noch erhältlich, ist immer mal wieder aufgelegt worden. Ich will auf ein Büchlein kurz eingehen, das ich auch relativ kürzlich erst erworben habe, was auch mit dem Thema eng zusammenhängt. Wenn Sie auf dem Savigny-Platz sind, dem S-Bahnhof, dann müsste Ihnen auffallen, dass es auf einer Wand eine ganze Reihe von Reliefs gibt. Da ist unter anderem ein Satz von Ernst Jünger. Der Satz lautet, Bruder Mensch hat uns schon oft verlassen, Bruder Baum nie. Das findet man auf so einer Tafel. Ernst Jünger. Nun ist Ernst Jünger ein vielfältig umstrittener Autor, trotz alledem, vielleicht gerade deswegen, einer der sublimsten und genauesten Beobachter der Pflanzen im 20. Jahrhundert. Ganz wenige nur, ich kenne eigentlich überhaupt keinen anderen außer Jünger, gab es, die so genau, so subtil und differenziert Pflanzen beobachtet und auch beschrieben haben, wie das bei Ernst Jünger der Fall ist, der von Hause aus Zoologe war, wie man vielleicht weiß, und gleichzeitig einer der besten Käferforscher. Jünger hatte ja, seine Frau verwaltet das heute, eine Sammlung von, glaube ich, 50.000 Käfern. Und einige Käfer hat er überhaupt entdeckt und die sind auch nach ihm benannt worden. Und ich wusste nie, ich fand den Satz immer, wenn ich am Savigny-Platz ausstieg, eindrucksvoll und nachdenkenswert. Bruder Mensch hat uns schon oft verlassen, Bruder Braum nicht. Ich wusste nie, woher das stammt. Jetzt habe ich es gefunden. Mir ist ein alter Text in die Hände gefallen von Ernst Jünger von 1966, Grenzgänge. Da gibt es einen sehr schönen Essay, der heißt einfach Der Baum. Der ist so wunderbar, dass man ihn ganz vorlesen müsste. Das würde den Rest der Zeit füllen, das werde ich mir ersparen. Nur 14 Seiten umfassend. Ein Text aber, der in vielerlei Hinsicht an Goethe erinnert, wie überhaupt die Präzision der Wahrnehmung Jüngers oft an Goethe erinnert. Wobei er sich darin unterscheidet, dass er in vielerlei Hinsicht noch mehrere Schritte weitergeht als Goethe. Erwin Schargaff, mit dem ich darüber mal gesprochen habe, hat mir gegenüber mal halb spöttisch gesagt, Ernst Jünger sei so eine Art Karikatur von Goethe geworden, durch seine Sammelleidenschaft und durch seine Art der Naturbetrachtung. Das würde ich nicht so sagen. Ich würde es nicht als eine Karikatur Goethes sehen, sondern eine ganz eigenständige, genuine Herangehensweise. Ich will nur mal eine kurze Passage hier vorlesen, weil sie so gut sind, dass wenn man sie paraphrasiert, verlieren sie einfach. Sie werden auch den Text kaum finden. Der ist verdeckt, verborgen in der Gesamtausgabe und dieses Heftchen hier ist längst vergriffen. Also Sie kommen nicht mehr an diesen Text sonst normalerweise ran. Nur ein paar kurze Aussagen dazu. Vielleicht erinnern Sie sich an das, was ich vorhin gesagt habe, über diese merkwürdige Zwischenzone, jene Stelle auch, an der das Wurzelwerk aus dem Boden austritt, beziehungsweise in den Boden eintritt. Also nicht mehr Stamm und noch nicht Wurzel, also diese Zwischenzone. Einige kurze Passagen hier raus. Der Baum, wo also dieses Zitat daraus stammt. In jener Sprache gibt es einen Schatz an Worten, die ihr Wesen ausmachen. Von ihnen lebt das Gedicht. Als ob eine Glocke angeschlagen würde, erwecken sie im Menschen eine Aura von Anklängen. Zu ihnen gehört das Wort Baum, auch in seiner tiefen Symbolkraft, die wir ja alle kennen. Der Baum ist eines der großen Sinnbilder des Lebens, ihr größtes vielleicht. Zu allen Zeiten ist er daher von Menschen und Völkern bewundert, geehrt und auch verehrt worden. Ehrwürdig erschien Höhe und Tiefe, vielhundertjähriges Alter, majestätischer, schutzspendender Wuchs. Die persischen Könige ließen alte Platanen mit goldenen Ketten schmücken und bestellten Wärter zu ihrem Dienst. In uralten Eichen wurde bei den Germanen der Allvater verehrt, das Weltall als Esche geschaut, das wissen Sie, der Weltenbaum Yggdrasil, als ein kosmischer Baum, der das ganze Universum trägt. Aus den Kronen der Wintereiche schnitten die Druiden das Laub der Mistel mit goldener Sichel, um mit ihm die Hörner weißer Stiere zu bekränzen. Die Eibe schirmte als Totenbaum die Gräber keltischer Friedhöfe. Im Rauschen des heiligen Hains zu Dodona vernahmen die Priesterinnen die Stimme und den Ratschluss des obersten Zeus. Sie lobten ihn im Rundgang. Zeus war, Zeus ist, Zeus wird sein, o gewaltiger Zeus, du. Noch heute in der entgötterten Welt, fass uns ein Bangen, wenn wir im Walde das Kommen und Gehen des Windes hören, das jetzt kaum die Blätter kräuselt und dann mit den hohen Stämmen wie auf den Saiten der Wetterharfe spielt. Diese entgötterte Welt, die ja ein Thema auch ist, was hier herangezogen werden muss, das dürfen wir nie außer Acht lassen. Die ganze Thematik ist ungeheuer erschwert. Dadurch, dass wir in einer kollektiven Bewusstseinsform leben, die geprägt ist von dem, was Sloterdijk auf eine Formel gebracht, das Verstummen der Götter nennt. Was schon Hölderlin beklagt als die Abwesenheit der Götter und was hier Jünger und andere als die entgötterte Welt bezeichnen. Da ist eine fundamentale Wahrnehmung von Wesenheiten der Erde und des Kosmos erst einmal abgeschnitten. Und es ist eine große Schwierigkeit, überhaupt erst mal sich diesen tiefen Wahrnehmungen wieder zu öffnen. Und vielleicht geht es dann nur über zaghafte Schritte, wie sie ja zum Teil auch von Goethe und anderen vollzogen worden sind. Und dann heißt es hier, Bruder Mensch hat uns schon oft verlassen, Bruder Baum nie. Der Lebensbaum, letzte kurze Passage, sonst verlieren wir uns hier in diesem Essay, obwohl sich das durchaus lohnen würde, man könnte jeden Abschnitt lesen und interpretieren und vielfältig da assoziieren. Der Lebensbaum ist wie die Sanduhr ein Sinnbild der Zeiten, die sich im Zeitlosen schneiden. Dort ist die Taille der Wurzelhalt. Dort ist der Punkt, den wir Augenblick nennen. Wir sehen das Vergangene unten, das Zukünftige oben sich ausbreiten. Nicht von ungefähr hat etwa der kürzlich verstorbene Biochemiker Friedrich Cramer seine Zeittheorie unter das Etikett gebracht, der Zeitbaum. Also die Zeit als ein baumhaftes Wesen, der Zeitbaum, also nicht das lineare, sondern im Grunde nicht lineare, sich verzweigende. Im Baum bewundern wir die Macht des Urbildes. Wir ahnen, dass nicht nur das Leben, sondern das Weltall nach diesem Schlüssel in Zeit und Raum ausgreift. Das Muster wiederholt sich, wohin wir auch die Augen richten, bis in die Zeichnung des kleinsten Blattes, bis in die Linien der Hand. Ihm folgen die Flüsse von der Wasserscheide auf dem Lauf zum Meere, der Strom des Blutes in den hellen und dunklen Adern, die Kristalle in den Klüften, die Korallen im Riff. Im Urbild wird Unbegreifliches geahnt, das sich in der Erscheinung ausbreitet. Der Augenblick birgt und verbirgt das Überzeitliche, ganz ähnlich wie die materielle Achse des Rades die mathematische verbirgt. Die Zeitenfülle wird aus dem Zeitlosen, der Umschwung wird aus dem Ruhenden genährt. So ordnet sich auch die Entfaltung des kleinsten Samenkornes im Letzten um ein unausgedehntes, jetzt sehr schön präzise, tief philosophisch gesagt, nicht um einen spermatischen, sondern um einen pneumatischen Punkt. Es geht also nicht um Sperma, sondern um Pneuma. Von da erst gibt es oben und unten, rechts und links, Geflecht und Gezweig, Leben und Tod. Das ist ein Wunder, das nur im Gleichnis wie dem von Senfkorn begriffen werden kann. Der Baum als Urbild erscheint daher nicht nur im Leben, sondern auch im Weltenbaum. Wir sehen ihn in allen Elementen, im Stein, im Strom, im Feuer und auch im Sternenzelt und so weiter. Also wunderbare Betrachtungen über die tiefen Symbolik auch der Bäume. Auch über Wuchsformen bei Bäumen. Nun, eine Möglichkeit, Ich will es noch mal kurz sagen. Ich hatte doch gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, sich der pflanzlichen Welt geistig zu nähern. Die eine ist im goetheschen Sinne ein anschauendes Denken oder eine denkende Anschauung. Das heißt präzise beobachten, ganzheitlich gestalthaft mitvollziehen. Von mir aus auch imaginativ, um sich dadurch in eine möglicherweise feinstoffliche Ebene von Wirkkräften oder Bildekräften von mir aus auch, um einen anthroposophischen Ausdruck zu verwenden, hineinzubegeben. Das ist möglich. Das kann man machen bis zu einem gewissen Grade. Und kann dann versuchen, das auch in Sprache zu kleiden. Goethe hat das versucht, zum Teil ist das auch von anderen versucht worden, etwa auch vom frühen Steiner, nicht unbedingt von dem späteren Steiner, sondern von dem frühen Steiner, der Goethe-Forscher war und lange bevor er überhaupt die Anthroposophie entwickelt hat. Eine andere Möglichkeit ist, dass man eine Bewusstseinsebene versucht zu realisieren über Meditation, über eine Tiefenwahrnehmung, mittels derer es gelingt, tatsächlich in Pflanzenwesenheiten hineinzukommen. In diesem Sinne, im schamanischen Sinne, also die Devas zu kontaktieren und tatsächlich eine wirklich übersinnliche Wahrnehmung zu entwickeln. Ich sage das mal bewusst jetzt, dieses missverständliche und vielfältige, auch vernutzte und ja auch kaum mehr verwendbare Wort. Also zu verwenden. Ich finde das eine sehr schöne Unterscheidung. Da muss ich dem Steiner mal wirklich, selten genug muss ich das recht geben. Ich finde es wirklich eine wunderbare Unterscheidung, die er getroffen hat zwischen übersinnlich und untersinnlich. Ich habe das verschiedentlich gesagt, auch in Was die Erde will einmal geschrieben. Das ist eine zentral wichtige Unterscheidung zwischen übersinnlich und untersinnlich. Es gibt die sinnliche Ebene, es gibt die Möglichkeit, herauszubekommen, was ist hinter der Sinnenwelt. Und die herkömmliche reduktionistische Naturwissenschaft ist untersinnlich. Sie ist analytisch reduktiv. Sie zerkleinert das bestehende Phänomen und versucht der Gestalt auf die tiefen Kräfte zu stoßen, die das Ganze in Gang halten. Ins Untersinnliche quasi einzutauchen. Steiner meint, dass es eine vollkommen legitime, ja geradezu gebotene Aufgabe des Menschen sei, mit seiner Ichhaftigkeit in die Tiefen der Materie hineinzukommen. Das meine ich überhaupt nicht. Ich halte das für im Grunde für einen regressiven Ansatz, weil der Mensch sich dann hineindreht, letztlich ins Anorganische. Das ist eine sehr weitreichende These, die ich jetzt hier nur mal kurz andeuten möchte, dass der Mensch sich auf diese Weise hineindreht ins Anorganische und unter anderem deswegen auch solche ungeheuren Explosivkräfte dann entfesseln kann. Ich glaube nicht, dass seine Ichhaftigkeit dadurch gewinnt, wie das Steiner behauptet. Und die Anthroposophen auch alle sagen das Gleiche. Aber die Unterscheidung bleibt trotzdem wichtig, dass es eine übersinnliche Möglichkeit der Betrachtung gibt, die das Sinnliche in seiner Gestalthaftigkeit und Ganzheit bestehen lässt, die es nicht unterläuft, aber über die Gestalt und in der Gestalt diese Wirkprinzipien wahrnimmt oder wahrzunehmen versucht. Also das ist der Unterschied. Einerseits ein analytisches Zerkleinern der Gestalt, immer kleinere Teilchen, bis letztlich die letzten subatomaren Teilchen zutage treten, die dann mathematisch gefasst werden. Letztlich die Auffassung, dass die Mathematik dann in dieser Form die Wurzel der Erscheinung ist. Und auf der anderen Seite bleibt die Gestalt in ihrer organischen Ganzheit bestehen. Man geht meditativ, gedanklich und auch spirituell einen Schritt weiter. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Das muss man einfach heute sagen, weil die wenigsten heute wissen überhaupt von diesem Unterschied. Weil es ist aber zentral wichtig. In diesem Sinne also spricht auch schon die romantische Naturphilosophie von Übersinnlichkeit. Also einer Wahrnehmungsform, die die Sinnlichkeit einschließt, in diesem Sinne integriert, aber überschreitet. Nicht unterläuft. Und es bleibt eine Grundfrage jedweder Erkenntnis, ich habe das ja in der ersten Hälfte schon angedeutet, wie weit wir in der Lage sind, unser normales Ich-Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Das ist ein ganz kritischer Punkt bei allen extremen Erfahrungen. Mir hat kürzlich ein Bekannter erzählt, er war in Brasilien und hat da einen bei Schamanen ein Lianenritual mitgemacht, Ayahuasca genommen, nicht eine hochaktive psychoaktive Substanz, mir von diesen Wahrnehmungen erzählt. Das kann man machen als Tourist in Brasilien, wenn man die nötigen Leute kennt, kann man auch dahin kommen. In diesem Buch werden auch verschiedene Berichte in dieser Art vorgestellt, mit solchen Ritualen. Aber die Frage bleibt, was hier wahrgenommen wird und was ja auch manche Indianer dann künstlerisch umsetzen, was für Welten da erschlossen werden, in welchem Grade lässt sich das noch in eine halbwegs objektivierbare Sprache bringen, sodass es in irgendeiner Form auch einen Erkenntniswert hat. Wenn ein, sagen wir mal, ein unfassbares Blitzgewitter von rätselhaften Wesenheiten für 1, 2, 3, 4 Stunden das Bewusstseinsfeld bevölkert und ich hinterher nur sagen kann, es ist nicht zu sagen, es ist unsagbar, dann ist das kein Erkenntnisgewinn, weder für den Betreffenden selber noch für alle anderen. Also wichtig wäre schon, dass man eine gedankliche Klarheit versucht voranzutreiben in diese Grenzbereiche hinein. Und da ist eine noch ungelöste Schwierigkeit. Das muss man einfach sagen. Goethe hatte da eine bestimmte Wahrnehmungsbarriere, die hat er auch bewusst gepflegt. Er hatte Angst vor bestimmten weitergehenden Schritten. Das ist auch legitim. Da muss man sich nicht drüber erheben. Das mindert ja seine Größe in keiner Weise. Aber bestimmte Schritte hat er einfach nicht vollzogen. Wollte er auch nicht vollziehen. Aber ich meine, dass die Schritte vollzogen werden müssen. Einer der Autoren, der Co-Autoren dieses Bandes hier, ist ein Pflanzenforscher, hier Wolf-Dieter Stoll, ein anderer Co-Autor ist Christian Rätsch, einer der ja wohl bekanntesten Pflanzenkenner im deutschen Sprachraum. Kein zweiter, glaube ich, hat so viele Pflanzen erforscht, beschrieben, wahrscheinlich auch probiert, wie Christian Rätsch. Das ist fast schwindelerregend, was er da ständig darstellt. Er stellt zum Beispiel eine hochinteressante Frage und die möchte ich mal jetzt aufgreifen und gedanklich weiterführen. Er stellt nämlich die Frage, die oft gestellt wird, auch in der Ethnologie, in der Pflanzenforschung. Woher wussten eigentlich die frühen Menschen, dass einzelne Pflanzen psychoaktiv sind, dass sie giftig sind, dass sie für bestimmte Heilzwecke verwendet werden können und so weiter? Woher wussten sie das? Haben sie etwa alles durchprobiert? Das hätten sie kaum überlebt. Es kann nicht so sein, dass in einem Trial-and-Error-Verfahren über tausende von Generationen das durchprobiert worden ist. Man muss schlechterdings davon ausgehen, dass eine Wahrnehmung bestand davon. Ich lese mal eine kurze Passage vor von dem Christian Rätsch aus diesem Buch Schamanische Wissenschaften, was genau das Thema berührt, das ich versuche zu umreißen. Oft wurde schon die Frage gestellt, wie die Heilkunde oder das Wissen um die heilsamen Wirkungen von Pflanzen durch den Menschen entdeckt worden. Von Pharmaziehistorikern wird die Frage gewöhnlich mit der Trial-and-Error-Hypothese beantwortet. In den meisten Büchern steht das so drin. Danach heißt es, die prähistorischen Menschen hätten sich willkürlich durch die Pflanzenwelt gefressen und dabei Beobachtungen, ob der etwaigen Giftigkeit oder Heilwirkung des verzehrten Gewächses gemacht. Die daraus resultierenden Erfahrungen wurden weitererzählt, das heißt tradiert. Es hätte demnach tausende von Generationen erfordert, um zum Arzneischatz der Antike zu gelangen. Ich halte diese Hypothese für absurd, sagt Christian Rätsch, ich würde ihm da zustimmen. Die Heilkundigen der antiken und altorientalischen Kulturen hatten eine viel genauere Vorstellung über den Ursprung ihrer Materia Medica und ihrer Pharmazie. Beides stammte direkt von den Göttern oder den Götterärzten. In Südamerika gibt es zahlreiche Mythen, die von der Entstehung medizinischer, berauschender und toxischer Pflanzen berichten. Meistens sind solche wirksamen Gewächse, interessant jetzt diese These, durch Metamorphosen aus Menschen hervorgegangen. Metamorphosen aus Menschen hervorgegangen. Mir fiel in dem Zusammenhang ein, weil es gerade in der Deutschen Oper läuft, Daphne von Richard Strauss. Da gibt es ja diese eindrucksvolle Szene, dass die Daphne dann in der Flucht vor dem Liebesbegehren des Apollo, in dem sie ausweichen möchte, sich einen Baum verwandelt, in gewisser Weise zurückverwandelt. Also auch diese in der Mythologie verbreitete Vorstellung, dass ein bestimmtes Wesen sich dann wieder verwandeln kann in ein Quellwesen, ein Nymphenwesen, auch in eine Baumnymphe. Sie verwandelt sich also zurück in einen Baum mit einer anrührenden, wirklich ans Herz gehenden Musik, die Richard Strauss da im Finale der Daphne gefunden hat. Wenn Sie die Möglichkeit haben, gehen Sie da rein, es lohnt sich wirklich. Also, meistens sind solche wirksamen Gewächse durch Metamorphosen aus Menschen hervorgegangen. Ihre Wirkung offenbaren diese Pflanzenseelen den Menschen in Träumen und Visionen, also in der anderen Wirklichkeit, die den Indianern als die wahre Wirklichkeit gilt und so weiter. Also, man muss schlechterdings davon ausgehen, dass der sogenannte prähistorische Mensch ein Stück weit die Fähigkeit hatte, tatsächlich in die feinstoffliche Tiefenstruktur der Pflanzen Einblick zu gewinnen. Er hat das einfach geschaut. In gewisser Weise. Er hat das nicht alles hemmungslos durchprobiert. Sicherlich ist das dann auch tradiert worden. Sicherlich hat es viele Generationen gegeben, die das immer weiter ausdifferenziert haben. Aber die Grundwahrnehmung war eine andere. Und die Frage ist, ob diese Art von Wahrnehmung heute reaktiviert werden kann. Denn das, der sogenannte prähistorische Mensch, von dem hier die Rolle, von dem hier die Rede ist, ist ja ein vormentaler Mensch. Ein Mensch vor der Ichhaftigkeit. Und wir kommen immer wieder an die Stelle, die ja die entscheidende Stelle ist. Können wir als ichhafte mentale Wesen in einer ganz bestimmten Form der Umweltwahrnehmung, können wir an diese Schichten rankommen und davon berichten in einer bis zu einem gewissen Grade objektivierbaren Weise? Darum geht es ja. Es geht ja nicht um eine sinnlich-übersinnliche Sensation, die nicht mitteilbar ist. Der Stoll hat in verschiedenen Zusammenhängen sich zu diesen Fragen geäußert. Ich will noch mal eine kurze Passage vorlesen, weil er das sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Besser als ich es jetzt könnte, wenn ich es paraphrasiere. Also bin ich mir dann auch nicht zu schade, das einfach mal vorzulesen. Er hat praktisch das Gleiche, was er in dem Buch Schamanische Wissenschaften gebracht hat, nochmal in geringfügig veränderter Form als eigenen Zeitschriftenartikel gebracht. Da schreibt er Folgendes, ich zitiere das mal kurz. Über die Pflanzenintelligenzen: Während die meisten Wissenschaftler unseres Jahrhunderts die transsinnlichen Aspekte der Vegetation schlichtweg leugneten, entging es dem Philosophen Max Scheler nicht, dass sich dennoch so etwas wie eine ordnende Intelligenz im Verhalten der Pflanzenspezies ausmachen ließ. Er erwähnt hier Scheler, Max Scheler, berühmter, wichtiger Philosoph auch, in den 20er Jahren bekannt geworden, der gesagt hat, die Pflanzen hätten eine eigene ekstatische Wahrnehmung. Merkwürdig der Begriff der Ekstase, den man ja aus dem Schamanismusbereich kennt, etwa durch die Forschung von Mircea Eliade, dass der Schamane der Spezialist der Ekstase sei, also das Außer-sich-Treten, nicht das ekstatische, die ekstatische Form des Bewusstseins. Wo aber ist diese Intelligenz lokalisiert? Jetzt kommt nochmal, wird der Bogen zurückgespannt auf das, was wir vorhin gesagt haben. Wo aber ist diese Intelligenz lokalisiert? Vergeblich sucht man bei einer Pflanze nach Nerven und inneren Organen, die auf ein reflektierendes Innenleben, auf einen noch so trüben Bewusstseinsmittelpunkt schließen lassen. Das ist schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Scheler spricht daher von einem außerhalb stehenden, Zitat Max Scheler, ekstatischen Gefühlsdrang bei den Pflanzen. Auf umständliche Art und Weise drückt er damit aus, was Schamanen schon immer wussten, sagt Stoll. Die Geistseelen der Pflanzen verkörpern sich nicht unmittelbar in den sichtbaren Pflanzengebilden, sondern sie befinden sich außerhalb, jenseits, in den Steinen, in der Erde, in der Geister- oder Götterwelt. Also auf jeden Fall einer anderen Wahrnehmungsschicht, die nur rituell, meditativ angegangen werden kann und auch sollte. Sie sind wahrhaft ekstatisch, griechisch Ekstasis, aus sich heraustreten. Der Mensch muss selber ekstatisch werden, aus dem Alltag heraustreten, will er mit ihnen verkehren. Also er kann es nicht in seinem normalen, eingeschränkten Bewusstseinszustand. Das ist unmöglich. Man kann sich da Pflanzen ins Zimmer stellen und sich daran erfreuen, das ist wunderbar, dagegen ist nichts zu sagen. Oder man kann im Wald Spaziergänge machen und kann seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Das ist etwas vollkommen anderes, als in die Tiefe dieser Wesen hineinzugehen. Der Mensch muss selber ekstatisch werden, aus dem Alltag heraustreten, will er mit ihnen verkehren? Der große Religionsforscher Mircea Eliade beschreibt den Schaman als, ich habe es schon zitiert, Meister der Ekstase. Eines der wichtigsten Bücher von ihm heißt ja Ekstase als schamanische Technik oder so ähnlich. Der Schamane hat die Begabung und beherrscht die Techniken, aus dem kulturell genormten Alltag herauszutreten, um mit den Pflanzen, Gottheiten zu reden. Die Pflanzendevas sind eine der Gruppen übersinnlicher Wesenheiten, welche die Schamanen und Medizinleute kontaktieren. Also das kann man erst einmal ganz eingeschränkt anthropologisch, phänomenologisch feststellen. Im Bewusstseinshorizont dieser Menschen ist das so. Eine ganz andere Frage ist, wie ist es wirklich? Aber man kann das mit einer gewissen Nüchternheit erst einmal konstatieren und nicht gleich arrogant glauben, man wüsste die eigentlichen Erklärungen dafür. Wozu ja mental geprägte Abendländer immer neigen, dass sie das dann gleich wissen, was das ist. Das ist eine Halluzination oder das ist eine Autosuggestion oder so etwas. Gibt es ja gleich Begriffe, die da abwertend für verwendet werden, nur um den Wirklichkeitsgehalt irgendwie runterzuschrauben. Also die Pflanzendevas sind eine der Gruppen übersinnlichen Wesenheiten, welche die Schamanen und Medizinleute kontaktieren. Mit dem Begriff sind die Gottheiten oder Archetypen der verschiedenen Pflanzenarten gemeint. Nicht etwa die kleinen Naturgeister oder Elfen, die auch manchmal eine Blume oder einen Baum hineinschlüpfen. Der Begriff Deva, Sanskrit-Begriff, ist dem Sanskrit entliehen und bedeutet eine himmlische, leuchtende, göttliche Wesenheit. Etwa in Upanishaden taucht es immer wieder auf, die Devas. Allerdings hier im Sinne von göttlichen Wesenheiten, also mir ist aus den Upanishaden nicht vertraut, ich kenne die Upanishaden eigentlich recht gut, dass die Devas mit Pflanzen direkt verbunden wären. Meines Wissens ist es nicht so. Nur mit dem Brahman wären sie verbunden, mit dem Atma, in gewisser Weise mit der Weltseele, aber mit den Pflanzen jedenfalls in den Upanishaden nicht. Das ist auch zutreffend, denn die Vegetation ist nicht nur völlig mit dem Sonnenlicht und den Rhythmen des strahlenden Sternenhimmels verbunden, sondern auch in der tiefen Meditation, im Traum und in der Vision erscheinen die Pflanzenwesen als leuchtende Entitäten. Was ist da wahrgenommen worden? Das wird ja berichtet, auch aus indianischen Kulturzusammenhängen. In dem Buch ist sehr viel davon die Rede, wie das rituell gestaltet ist, welche psychoaktiven Substanzen in dem Zusammenhang da auch verwendet werden. Auch Christian Rätsch in seinem Beitrag stellt das ausführlich dar, welche Substanzen in dem Zusammenhang ins Spiel kommen. Was da auch wahrgenommen wird. Er selber hat natürlich auch viel in dieser Richtung experimentiert. Sondern auch in der Tiefmeditation, im Traum und in der Vision erscheinen die Pflanzenwesen als leuchtende Entitäten. Viele Völker sprechen von den Pflanzen, interessant, als Sternenwesen, die zur Erde gekommen sind. Eigenartige Verbindung. Was ist da passiert? Pflanzen als Sternenwesen. Kann man erst einmal phänomenologisch so stehen lassen. Dem Cheyenne-Medizinmann Bill Talbull zeigten sich die Pflanzengeister in einem blauen Lichtstrahl. Man könnte sagen, das sind ganz andere Wahrnehmungen vielleicht gewesen, die auf diese Weise interpretiert worden sind. Auf jeden Fall sehr tiefe Wahrnehmungen. Die Dukane-Indianer beschreiben das Wesen der Yahe-Liane als leuchtende Seele. Dem chinesischen Ginseng-Sammler leuchtet die wild wachsende Ginseng-Pflanze, deren kosmische Heimat das Sternbild Orion ist, in der dunklen Nacht entgegen. Die mittelalterliche christliche Theologie lokalisiert die Geister der Pflanzen unter den Lichtengeln, die die Sonnen, Mars und Jupitersphäre bevölkern. Das spielt in der mittelalterlichen Medizin ja eine ganz große Rolle. Ganz bestimmte Organe werden bestimmten Planeten zugeordnet, ganz bestimmte Pflanzen, ganz bestimmte Metalle, auch Planeten, etwa das Kupfer, der Venus und so weiter. Also die mittelalterliche christliche Theologie lokalisiert die Geister der Pflanzen unter den Lichtengeln, die die Sonnen, Mars und Jupitersphäre bevölkern. Auch die Visionärin von Findhorn, Dorothy MacLean, erlebte die Pflanzengeister als Lichtengel. Dann schreibt er Stoll sehr ausführlich über die rituellen Praktiken, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Diätetische Maßnahmen, ganz bestimmte Reinigungsrituale, Fasten. Sie erinnern sich vielleicht, ich habe das ja im Wintersemester 97, 98 Ihnen am Beispiel von Eleusis auch erzählt, wie man über lange Zeiträume hinweg über ganz bestimmte meditative, rituelle Praktiken, unter anderem das Fasten, sich dann kollektiv in einer großen Gruppe in einen bestimmten Zustand hineinversetzt hat, in den dann wahrscheinlich eine bestimmte psychoaktive Substanz hineinwirkte. Vielleicht erinnern Sie sich, die da waren, das ist nicht sicher, wir wissen es nicht mit letzter Sicherheit, aber möglich ist es, dass in den Läuses tatsächlich psychoaktive Substanzen verwendet wurden. Vielleicht noch ein letztes Bemerken hierzu, auch im Kontrast zu Goethe. Ich hatte ja ausdrücklich gesagt, dass für Goethe die Gestalthaftigkeit und das Wesen kaum zu trennen sind. Das ist zentral wichtig. Für Goethe geht das Wesen in der Gestalt fast auf. Es bleibt ein Rest, der nicht aufgeht, aber der bleibt dann auch im Geheimnis. Jenseits des Urphänomens kann dann nur einer letztlich religiösen, verehrenden Haltung, angegangen werden, nicht mehr wissenschaftlich. Das betont ja Goethe ausdrücklich, die Urphänomene sind die letzte Grenze. Hier wird diese Grenze überschritten. Die Devas sind als Geistwesen nur locker mit den physischen Leibern der Pflanzen verbunden. Daher ist es ihnen möglich, in die Träume, in andere Lebewesen oder gar in Gegenstände hineinzuschlüpfen, um sich kundzutun. Wie mir Bill Talbull versicherte, kennen die Pflanzengeister die Gedanken des Pflanzensuchers und wissen um seine Absichten. Nicht jetzt hat man wieder vom Wissen, ist wieder vom Wissen die Rede, aber von Pflanzengeistern, von eigenen Wesenheiten, die dahinterstehen, die sozusagen das Subjekt sind für mögliche Sinneswahrnehmungen. Das ist ein Punkt, den ich ja gerade in diesem Sommersemester immer wieder auch angesprochen habe, die Frage der möglichen Subjekthaftigkeit und in der nichtmenschlichen Welt und wie tief das reicht. Nicht? Ich vertrete ja die These, dass das in bestimmten Vorformen bis in die sogenannte anorganische Materie hineinreicht. Und habe das ja immer wieder verbunden mit der Formel von Hahnemann, der Geistartigkeit der Stoffe. Ich glaube, dass auch die anorganische Welt, die in der Tiefe wahrscheinlich gar nicht anorganisch ist, eine Art von Präsubjekthaftigkeit enthält. Und dass sie auch sogar, wenn sie auf bestimmte sogenannte Naturgesetze reagiert, eine Art von Primär- und Fundamentalwahrnehmung hat für diese Naturgesetze, für den Logos. Also eine sehr weitreichende Behauptung, für die es aber, glaube ich, eine ganze Reihe von Indizien gibt. Ich will vor dem Gespräch nochmal versuchen, ein kleines Resümee zu ziehen, dass wir nochmal die Punkte ins Bewusstsein rufen. In ganz kurzer, in knapper Form gesagt, wenn es stimmt, dass wir in der ökologischen Krise in einer kollektiv gesehen neurotischen Abspaltung uns befinden, dann ist die Frage nicht nur legitim, sondern auch absolut notwendig, wie wir in Kontakt geraten können, wie wir neu in Kontakt geraten können mit der Erde, mit Pflanzen und Tieren, also eine elementar wichtige Frage. Wie kommt der Mensch in Kontakt mit der Erde, in Kontakt mit den Pflanzenwesenheiten, in welcher Form auch immer? Und da gibt es Möglichkeiten, ich habe zwei Möglichkeiten angedeutet, beide sind für ein modernes Mentalbewusstsein nicht einfach. Es setzt ganz bestimmte präzise Tiefenwahrnehmungen voraus. Es setzt auch das Risiko voraus, tatsächlich diesen Überstieg zu machen, also jenseits der ich-haft-mentalen Stufe sich wirklich anzusiedeln. Es setzt also ganz fundamentale Bewusstseinsveränderungen und Prozesse voraus. Aber ich glaube, dass ohne diese Bewusstseinsprozesse überhaupt keine Chance besteht, so etwas wie die ökologische Krise zu verstehen und bis zu einem gewissen Grade auch zu bewältigen. Das habe ich immer wieder gesagt, das möchte ich auch hier nochmal sagen. Ohne diese Tiefenwahrnehmung ist das alles öde Ideologie, alles ödes Gerede. Wenn nicht diese tatsächlichen Tiefenerfahrungen sind, ist das alles nur mentales Zeug, was niemanden und nichts in irgendeiner Form bewegen wird. Und deswegen ist es gerne. Deswegen ist es zentral wichtig, dass man in bestimmte Wahrnehmungen kommt. in ganz elementarer Wahrnehmung auch von Gestalthaftigkeit und Ganzheit der Natur auf den verschiedensten Ebenen. Und da kann man, um nochmal Goethe heranzuziehen, von Goethe wirklich viel lernen. Ich habe das auch erst spät verstanden und realisiert, aber es ist wirklich so. Man kann da viel verstehen und ableiten auch. Ich will hier erstmal einen Schnitt machen und wir können gerne noch ein bisschen sprechen, wenn es nicht zu lange geht, können wir noch ein paar Fragen klären oder ansprechen. Ja? Ja, bitte laut. Ja. Ja. Ja. Ich habe hier nicht, ja, ich habe das Ganze nicht verstanden. Sie haben einmal Goethe stirb und werde gesagt, dann haben Sie von Panterei gesprochen. Das ist. Wie ich Darwin in dem Zusammenhang einschätze. Wie ich Darwin da einschätze. Naja, das kann man nicht in drei Sätzen sagen. Ich habe ja verschiedentlich schon gesagt, und dazu stehe ich auch nach wie vor, dass der Neodarwinismus an allen Fronten Schiffbruch erlitten hat. Also ich kenne keinen intelligenten Menschen heute, sage ich mal, der ernsthaft glaubt, dass die Rätsel der Makroevolution neodarwinistisch zu klären sind. Ich kenne niemanden. Das mag in Teilbereichen so sein, das ist wohl auch so, aber die gesamten Prinzipien, auf denen der Darwinismus beruht, sind mittlerweile heute alle in Frage gestellt. Das ist also, da könnte man sehr viel drüber sagen, ich habe das ja verschiedentlich auch gesagt. Also da, glaube ich, kann Darwin wenig beitragen, obwohl er ein sehr guter Phänomenologe war und Beobachter, exzellent. Auch in großartiger Sprache ja auch seine Beobachtung zu Papier gebracht hat. Ein wichtiger Naturforscher und Denker. Trotzdem hat er aufs Ganze gesehen fatale Weichen gestellt. Also eher mit Zurückhaltung. Weil wenn man dem Neodarwinismus ganz folgt, und das ist ja das Herrschende in der Biologie, dann kommt man letztlich in ein reduktionistisches, untersinnliches Fahrwasser. Und diese ganzen Phänomene, die ich hier angesprochen habe, sind letztlich dann mystisches Zeug, die ohne irgendeinen ontologischen Wert. Von dort aus ist das alles, was ich hier heute Abend vorgetragen habe, letztlich. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, gut, gut, also die Bedeutung von Darwin ist vollkommen unbestritten. Ich sage nur ohne Missverständnisse, dass also, wenn man neodarwinistisch heute versucht, die Phänomene zu deuten, wie es ja geschieht seit Jahrzehnten in allen Akademien dieser Erde, wird man nicht weit kommen, man ist auch nicht weit gekommen. Man ist den wesentlichen Fragen immer ausgewichen. Eine der wesentlichen Fragen ist nämlich die nach einer möglichen schöpferischen Intelligenz oder einer planetaren Intelligenz oder kosmischen Intelligenz hinter der sogenannten Evolution. Der kann man gar nicht ausweichen. Sie können, es gibt jetzt, also allein das Phänomen des Schönen, der Schönheit, ist ja neodarwinistisch gar nicht zu erklären. Es wird dann gesagt, im Sinne der geschlechtlichen Zuchtwahl, der wunderbar, dass die Männchen immer so prächtig sind, das Sind sie deswegen, weil das einen Vorteil bietet im Evolutionszusammenhang? Stimmt überhaupt nicht, weil das nachts genauso gut funktioniert, wenn die Pracht gar nicht gesehen wird und so weiter. Das sind also altbekannte Gegenargumente. Ich finde nicht, dass der Neodarwinismus heute noch irgendwie auch nur interessant ist. Ich finde ihn eher auch uninteressant und er wird auch scheitern. Also das ist absehbar. Ja? Dazu würde ich gerne was anmerken. Ja. Hat eine ähnliche Bedeutung, denn die gesamten modernen Wirtschaftswissenschaften, der Neoliberalismus, die Marktwirtschaftstheorie, Großteil der Soziologie, vollkommen richtig, beruht auf dem Neoliberalismus. Ja, so ist es. Das heißt, viele Menschen, die sich vernünftig halten, propagieren das. Die gesamten heutigen Wirtschaftswissenschaften beruhen auf neoliberalistischen Konzepten. Was vielleicht darauf beruht, dass die meisten Wirtschaftler, Soziologen, Darwin selbst gar nicht kennen oder nur sehr wenig kennen und sich da Konzepte nehmen, Ihnen passen, weil Sie gerne so eine Form von Wirtschaftstheorie haben. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Die haben natürlich Darwin alle nicht gelesen. Denn wenn man Darwin selber liest, dann stellt sich vieles noch ganz anders dar. Ne? Also Darwin war zunächst kein Darwinist, wie Marx auch kein Marxist war. Marx hat ausdrücklich gesagt, ich bin kein Marxist. So war Darwin auch kein Darwinist. Darwin wurde erst zu seinem eigenen Anhänger durch Haeckel. Durch Haeckel, der hier Professor für Biologie in Jena, der eigentlich als glühender Bewunderer von Darwin ihn richtig hier promoted hat in Deutschland. Und dann ist das im Nachschlag, ist dann Darwin zu seinem eigenen Anhänger geworden. Es ist immer fatal, wenn Leute zu ihren eigenen Anhängern werden. Aber sonst ist es vollkommen richtig, was du sagst. Das ist natürlich verbreitet, obwohl es gibt Gegentendenzen, nicht im Zuge der Begrifflichkeit der Selbstorganisation, also das Konkurrenzdenken zurückzustellen, zugunsten einer spontan aufbrechenden Organisation und so weiter. Das wird ja selbst in Unternehmensetagen heute ventiliert, nicht? Aber sonst stimmt es natürlich. Ja? Ich kenne den Briefwechsel nicht, ja? Ja, nun erwähnen Sie wirklich eines der ganz großen Sprachgenies, nämlich Meister Eckhart. Sicherlich ist es so. Und vielleicht kann man auch sozusagen etwas unterhalb dieser wirklich genialen Ebene bleiben und fragen erst einmal, das ist wirklich wichtig, welche Wahrnehmungen lassen sich in Sprache kleiden? Man kann ja selber, jeder kann für sich selber ja den Test machen. Was kann er noch in eine präzise, objektivierbare Sprache bringen und was kann er nicht? Wie weit geht das? Wo muss er sich dann Bilder bedienen? Wo muss er Metaphern finden, Symbole und Ähnliches? Also, da wird es eine Grenze geben. Aber ich weiß auch nicht, wo die Grenze genau zu ziehen ist. Aber ich halte es für wichtig, dass man die Sprache sehr weit treibt. Ich halte nichts von einer sehr modischen Meinung heute, die sehr verbreitet, die ganz früh schon vom Unsagbaren, sage ich mal, fabuliert. Bevor überhaupt noch vieles gesagt wird, was man sagen kann, wird schon vom Unsagbaren geredet.